Mein Zimmerkamerad, der sie vermutlich aufgehängt hat, ist noch nicht da. Mein Vater und Herr Richter folgen uns in das Zimmer. Drei Koffer und eine Tasche werden auf den Boden gestellt. Ich denke an die Sekretärin Lerch. 30 Jahre in diesem Gemäuer. Richter öffnet eine Schublade des Schreibtisches und kramt ein kleines Schildchen, vier Reißnägel und einen Hammer hervor. Dann verlässt er das Zimmer und nagelt das Schildchen an die Türe. Später lese ich, dies ist Zimmer 211, bewohnt von Janosch, Alexander Schwarze, Klasse 9 und Benjamin Lebert, Klasse 8. Nun ist es also amtlich, ich bleibe hier, wenn möglich, bis zum Abitur. Meine Eltern gehen, wir verabschieden uns. Ich sehe sie den Gang zurücklaufen, höre das Knarzen der Türe, die Schritte auf dem Holzbelag, die Treppe. Herr Richter begleitet sie, er hat versprochen, bald wiederzukommen. Er muss mit meinen Eltern über das Finanzielle sprechen, da bin ich ja fehl am Platz. Hoffentlich sehe ich sie bald wieder. Ich nehme eine Tasche und beginne auszupacken. Unterwäsche, Sweatshirts, Pullover, Jeans. Wo zum Kuckuck ist mein kariertes Hemd? Jetzt möchte ich einen jungen Dialog vorlesen, weil die mir irgendwie alle sehr wichtig sind. Und wir gehen gerade ins Dorf. Aber ich, ja, nochmal Spezi. Okay, also ich habe schon Danke gesagt für alles, gell? Ist großartig. Und dass ihr da seid. Und ich lese jetzt einfach diesen, ja, jungen Dialog vor. Also, am Nachmittag gehe ich mit den Jungs ins Dorf. Der Weg dorthin ist nicht weit, die Hausaufgabenstunde findet heute erst später statt. Sogar Treu ist mitgekommen, stillschweigend watschelt er hinter uns her. Ab und zu drehe ich mich zu ihm um. Treu, was machst du, frage ich. Nichts, antwortet er. Aber du musst doch irgendetwas machen. Nein, muss ich nicht, sagt er. Ich lasse ihn in Ruhe. Seine große Gestalt bleibt hinter mir. Aus den Augenwinkeln sehe ich seine schwarzen Stoppelhaare. Wir bleiben stehen, um zu rauchen. Alle machen mit. Janosch, der dicke Felix, der dünne Felix, Treu und auch der kleine Florian aus der Siebenten, den alle nur Mädchen nennen. Na, wie war dein erster Schultag, fragt er. Er zieht an seiner Zigarette, seine Augen Tränen, er hustet. Ging so, antworte ich. Ging so heißt Scheiße, oder, fragt er. Ging so heißt Scheiße, bestätige ich. Meiner ging auch so, sagt er. Die Rheinmanntal will, dass ich die Heimordnung dreimal abschreibe. Und machst du's, frage ich. Sehe ich so aus? Nein, er sieht nicht so aus. Seine grünen Augen funkeln, er guckt böse. Seine dunkelbraunen Haare sind zerzaust. Er schaut in die Ferne, seine Stirn wird faltig. Ich muss an mein Zuhause denken. Das schönste Zuhause ganz Münchens. Eine gute Fahrstunde ist es von hier entfernt. Nicht weit, doch trotzdem unerreichbar. Eigentlich ist es nichts Besonderes. Ein blauer Backsteinbau auf einer ebenen kleinen Straße, umringt von zwei Spielwiesen, mehr nicht. Trotzdem ist es das schönste Zuhause Münchens. Was würde ich jetzt wohl tun, wenn ich nicht im Internat, sondern dort wäre? Lesen, schreiben, ein bisschen schlafen, vielleicht meiner Mutter beim Abwasch helfen oder Paula, meiner lesbischen Schwester, beim neuesten Fang behilflich sein, Silvia, die Tochter des Nachbarn. Dabei müssten wir natürlich schön vorsichtig sein, weil es nicht so gut wäre, wenn meine Eltern etwas davon mitbekämen. Die sind in dieser Hinsicht sehr empfindlich. Eltern. Leider bin ich aber nicht zu Hause. Ich befinde mich im Internat oder besser gesagt auf einer Dorftreppe. Hier sitze ich und unterhalte mich mit Florian, den alle nur Mädchen nennen. Wieder tut er einen Zug aus seiner Zigarette. Er hustet, diesmal heftiger. Janosch kommt zu uns. Das gute Mädchen verträgt halt nicht so viel, sagt er. Aber nicht traurig sein. Was noch nicht ist, kann noch werden. Er lacht. Er setzt sich zu mir auf die Treppe und öffnet eine Dose Warsteiner Bier. Wir haben Treu als Wache aufgestellt. Er steht vorne beim Holunderstrauch. Wenn ein Lehrer oder Erzieher kommt, wird er Alarm schlagen, sonst setzt es böse Strafen. Vielleicht sogar eine Woche Internatsentzug. Wer weiß das schon. Rauchen und Trinken werden gewöhnlich am härtesten bestraft. Janosch tippt mir auf die Schulter. Was ist, fragt er. Hast du wieder Komplexe wegen deiner blöden Behinderung? Nimm es doch nicht so schwer. Wir sind alle behindert. Schau Treu an. Außerdem hätte es dich auch schlimmer erwischen können. Wegen deiner linksseitigen Lähmung solltest du dir wirklich nicht in die Hosen scheißen. Es ging gar nicht um meine Behinderung, sage ich. Es ging um mein Zuhause. Aber trotzdem danke. Um das Zuhause, wie fragt Janusz? Da kann ich dir leider auch nicht helfen. Wir alle wollen nach Hause, aber es geht eben nicht. Wir müssen hier bleiben. Wir sind alle Fleischbrocken in einer verdammten Chappi-Dose. Wir schwimmen alle in der gleichen Scheiße. Und der dicke Felix dort vorne ist bei weitem das fetteste Stück.